Der Niedergang des Westens, Teil 6, Klammer auf, Anführung, die Judenfrage, Abführung, Klammer zu. Ein Artikel von Morgenwacht. Von Greg Johnson, übersetzt von Lucifix. Das Original, The Decline of the West, Part 6, erschien am 1. August 2019 auf Countercurrents Publishing. Vorbemerkung des Übersetzers. Der Siebenteiler, The Decline of the West, ist die Transkription einer Konversation zwischen Daryl Cooper und Greg Johnson, die in Daryl Coopers Podcast The Decline of the West im Dezember 2016 stattfand. Ich habe davon nur diesen Teil 6 übersetzt, weil darin die Judenfrage sehr gut behandelt wird. Die anderen Teile habe ich weggelassen, weil mich darin unter anderem die naive Trump-Gläubigkeit und das zu häufige Vorkommen des Wortes aristocratic im positiven Sinne gestört haben. Für Interessierte reiche ich die Links zu den anderen 6 Teilen am Schluss nach. Daryl Cooper. Ich würde sagen, für viele Amerikaner auf Seiten der Rechten ist der größte und letzte Stolperstein die Judenfrage. Was ist die Judenfrage? Warum verdient sie klar und separat genannt zu werden, statt dass sie bloß irgendwie eine offenkundige Tatsache ist, die aus dem Ethnonationalismus im Allgemeinen folgt? Greg Johnson? Ich habe tatsächlich einen Artikel mit dem Titel Reframing the Jewish Question geschrieben, wo ich argumentiere, dass sie bloß eine Implikation erster Ordnung des Ethnonationalismus ist. Daryl, das ist aber eine schlechte Vorbereitung. Greg, was du sagst, widerspiegelt eine sehr häufige Einstellung unter weißen Nationalisten. Sie sagen immer, zuerst fangen wir mit Ethnonationalismus und Realismus in Rassending an. Aber die Judensache ist wie höhere Mathematik. Es ist wie fortgeschrittene Unendlichkeitsrechnung. Wir müssen nicht sofort dazu übergehen. Meine Antwort lautet, nein, es ist keine fortgeschrittene Unendlichkeitsrechnung. Es ist eine offensichtliche Implikation erster Ordnung des ethnonationalistischen Prinzips, welches lautet, dass der beste Weg zur Verhinderung von Konflikten zwischen verschiedenen Völkern in dem Ausmaß, wie das möglich ist, darin besteht, dass sie ihre souveränen Heimatländer haben. Und sieh da, die Juden haben wirklich sehr lange Zeit dafür gekämpft, ein souveränes jüdisches Heimatland zu schaffen, nämlich Israel. Und meine Einstellung ist, dass Juden in ihrem souveränen Heimatland leben sollten. Aber sie tun es nicht, weil sie nicht dazu gezwungen sind und weil es sehr vorteilhaft für sie ist, beides zu haben. Sie haben ihren Ethnostaat und sie leben auch als Diaspora. Nun profitiert der Ethnostaat davon, weil die Diaspora sich ständig in die inneren Angelegenheiten ihrer Wirtsgesellschaften zur Unterstützung Israels einmischen. Das trifft besonders in den Vereinigten Staaten zu, wo wir so viele Juden haben, wie in Israel leben und Israel jedes Jahr Milliarden Dollars in Krediten und direkten Geschenken bekommen und in Krediten, die nie zurückgezahlt werden. Daher sind sie einfach Geschenke. Amerikaner haben seit 2003 auch das Blut ihres Volkes und Billionen Dollars in Kriegen im Nahen Osten verschwendet, die von israelischen strategischen Kalkulationen diktiert werden. Ich werde es nicht einmal würdigen, indem ich sage, dass es in ihrem Interesse ist. Aber sicherlich kalkulierten sie, dass es in ihrem Interesse ist. US-Interessen gingen einfach nicht in die Rechnung ein. Es ist absolut katastrophal, dass unsere Außenpolitik von Leuten kontrolliert werden, die vorrangig an die Interessen einer fremden Gesellschaft denken, nämlich Israel, statt an das Wohl Amerikas. Juden sind ein eigenes Volk. Und sie sind einander loyal, und das ist alles gesund und gut und schön. Aber wenn das wahr ist, dann können wir ihnen nicht gleichzeitig die Staatsbürgerschaft in unseren Gesellschaften geben, Macht in unseren Gesellschaften und Einfluss auf unsere Gesellschaften. Das ist es, was die Judenfrage ist. Diese Judenfrage entstand mit der Emanzipation jüdischer Gemeinschaften in Europa. Sehr lange Zeit waren sie abgekapselte, sich selbst regierende Gemeinschaften. Dann wurden sie von Napoleon emanzipiert. Er war der große Emanzipator des Judentums. Sobald die Juden emanzipiert waren und Bürger der Gesellschaften um sie herum wurden, stellten die Menschen eine Frage. Nicht nur sind Juden Bürger unserer Gesellschaft mit all den Rechten von Bürgern, sondern sie sind eigentlich auch Bürger ihrer eigenen Gesellschaft. Ihre primäre Loyalität gilt anderen Juden überall auf der Welt, sogar in mit uns rivalisierenden Gesellschaften, sogar in den Gesellschaften unserer Feinde, sogar in Gesellschaften, gegen die wir Kriege führen. Ist da nicht irgendetwas seltsam dran? Ist das nicht eine inhärent ungerechte und nachteilige Beziehung, die wir begründet haben? Betrachten wir das im Sinne der Spieltheorie. Genauso wie eine Teamstrategie eine individualistische Strategie schlägt, ist, wenn man jemanden mit doppelter Staatsbürgerschaft hat, diese doppelte Staatsbürgerschaft im Grunde eine Art, wie dieses Team gegen dich spielen kann. Sie können dein System hacken. Und so wie sich das 19. und 20. Jahrhundert entwickelte, sahen wir dieses Muster immer wieder. Einflussreiche jüdische Minderheiten in verschiedenen europäischen Gesellschaften verursachten Kriege, Revolutionen und katastrophale Politik für die Gesellschaften, deren Bürger sie vorgeblich waren und auf deren Gemeinwohl sie somit vorgeblich hätten bedacht sein sollen. Aber natürlich lag Juden mehr an ihrer wirklichen Nation, der jüdischen Nation. Wenn also die Interessen ihrer beiden Nationen in Konflikt geraten, tendieren sie dazu, die Partei der jüdischen Nation zu ergreifen, was sehr schlecht für ihre Wirtsgesellschaften ist, weil Juden dazu tendieren, aufwärtsmobil und sehr einflussreich zu sein. Daher sind sie tendenziell gut dafür platziert, die Interessen ihrer Wirtsgesellschaften zu untergraben. Im 19. Jahrhundert spielten einflussreiche Juden in Deutschland wirklich gefährliche Spiele, veränderten die deutsche Außenpolitik in Osteuropa zu einer vorteilhaften für das osteuropäische Judentum. Heute verändern einflussreiche Juden die amerikanische Außenpolitik zu einer vorteilhaften für Israel. Das sollte nicht möglich sein. Wir sollten nicht zulassen, dass fremde Völker unsere Institutionen zum Vorteil fremder Mächte beeinflussen. Es ist egal, ob sie rechte Juden oder linke Juden sind. Das Muster ist dasselbe. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, im Buch Genesis. Es ist die Geschichte von Jakob und Esau. Ein Jude hat einem anderen Unrecht getan. Jakob hat Esau, seinem Halbbruder, Unrecht zugefügt. Jahre später sieht Jakob Esaus Clan auf seinen Clan zumarschieren. Er weiß nicht, ob Esau übel gesinnt ist oder nicht. Er fürchtet, angegriffen zu werden. Um sein Überleben zu sichern, teilt er daher sein Lager. Er schickt einige seiner Leute als Überläufer zum anderen Lager. Die Rolle dieser Überläufer ist die Beeinflussung des feindlichen Lagers. Und falls das feindliche Lager das heimische Lager angreift und zerstört, werden zumindest einige aus dem heimischen Lager beim Feind überleben. Nun, wenn man die Geschichte jüdischer intellektueller Bewegungen und der jüdischen politischen Beteiligung seit der Judenemanzipation betrachtet, dann sieht man dieses Muster wieder und wieder. Die Neokonservativen sind ein schönes Beispiel dafür. Die Hauptpopulation der Neokonservativen kommt aus dem zionistischen Flügel und einer trotzkistischen Bewegung. Der Bolschewismus war großteils eine jüdische Sache. Marx war ein Jude. Der Kern der Leute, die den Bolschewismus vorantrieben, waren Juden, teilweise Juden oder mit Juden verheiratet. Es war ein stark jüdisches Phänomen. Die ethnisch bewusstesten Juden folgten schließlich Trotzki und die ethnisch bewusstesten Trotzkisten wurden zu Zionisten und zionistische Trotzkisten wurden an einem bestimmten Punkt zu Überläufern von der Linken zur Rechten und wurden während des Kalten Krieges zu Konservativen. Als die Neokons die Republikanische Partei wie Kuckucke kolonisierten, warfen sie die Eier und die Küken echter Konservativer aus dem Nest. Sie räumten ziemlich gründlich auf. Sie zerstörten die Karrieren vieler wirklicher Konservativer, nicht-jüdischer, nicht-Neokons. Wer waren einige dieser Küken, dieser echten Konservativen, die in dieser Zeit aus dem Nest geworfen wurden? Die ganze John Birch Society wurde in den 1960ern ausgestoßen. Dann wurden Leute wie Joseph Sobran und Peter Brimelow hinausgeworfen. Sobald die Neocons die Rechte in Amerika übernahmen, verwandelten sie sie in ein Vehikel für die Förderung jüdischer Interessen überall auf der Welt, besonders im Nahen Osten. Die Neocons drängen auf katastrophale Kriege im Nahen Osten und haben auf sie gedrängt. Jetzt, wo Trump dahergekommen ist, fühlen sie sich in der Republikanischen Partei nicht wohl. Der Übersetzer räuspert sich. Daher erfinden sie sich einfach neu als Demokraten, weil die Außenpolitik von Hillary Clintons Partei immer von derselben Fraktion kontrolliert worden ist. Wie stellt man sicher, dass die amerikanische Außenpolitik immer pro-jüdisch ist? Man teilt sein Lager und kolonisiert sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, sodass sie eine pro-zionistische Außenpolitik haben, egal wer an der Macht ist. Wenn die Demokraten an der Macht sind, führen sie die Scharade des Friedensprozesses auf, weil demokratische Wähler Frieden wollen. Du weißt schon, der Friedensprozess, der nie zu Frieden führt und immer mehr amerikanisches Geld erfordert, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Wenn die Republikaner an der Macht sind, ist es ein streitsüchtigerer Ansatz, wo wir wirklich Kriege führen, weil Republikaner all ihre kriegerischen und faschistischen Impulse in den Zionismus sublimieren. Aber es ist dieselbe Gruppe von Leuten, die die amerikanische Außenpolitik betreibt und Veto macht über die amerikanische Außenpolitik für die ethnischen Interessen Israels ausübt. Genug ist genug. Wir können nicht darauf vertrauen, dass diese Leute sich wirklich um amerikanische Interessen kümmern. Daher müssen sie verschwinden. Sie müssen in ihr Heimatland gehen und ein normales Volk werden. Wir müssen ihre Agenten und Freunde in Amerika rigoros überwachen, sodass sie die amerikanische Außenpolitik nicht subversiv von amerikanischen Interessen weg und hin zu israelischen Interessen umleiten. Es ist wirklich so einfach. Ich wünsche Juden alles Gute, aber ich kann sie nicht mögen und ich kann sie nicht in freundlicher Weise betrachten, bis sie ihre Macht über unsere Gesellschaft aufgeben und aufhören, sie zu außenpolitischen Katastrophen anzustiften. Juden spielen auch eine riesige Rolle bei der Förderung jeder Form von linksliberaler Dekadenz und Niedergang, gegen die vernünftige Konservative sein müssen. Rassenvermischung, Schwulenrechte, Frauenrechte, Multikulturalismus, Pornografie, Drogen und so weiter. Sie bemogeln die westliche Zivilisation, das heißt, sie profitieren vom Niedergang unserer Werte. Sie haben sich in unserer Gesellschaft positioniert, um von unserem Niedergang zu profitieren. Sie profitieren vom Niedergang unserer Familien. Sie profitieren vom Niedergang unseres Sexualverhaltens und unserer Moral. Sie profitieren vom Niedergang unserer Institution. Unsere Ehen zerbrechen. Nun, weißt du, das ist großartig für Anwälte. Daher denke ich, dass Juden allgemein eine unglaublich negative Rolle in der amerikanischen Gesellschaft und in anderen europäischen Gesellschaften spielen. Aber es gibt keinen Grund, warum wir diese Konflikte mit ihnen haben sollten, denn sie haben ihr eigenes Heimatland. Sie müssen dorthin gehen, dort leben und dort gedeihen. Daryl, ich verstehe nicht ganz den Multikulturalismus-Aspekt davon, besonders nicht in den Vereinigten Staaten, wo wir eine andere Art von Moslembevölkerung haben, ein ausreichend großes Land, wo es nicht so ein Problem ist. Aber so wie ich das verstehe, sind jüdische Gruppen und jüdische Wähler in europäischen Ländern voll an Bord beim Import so vieler Flüchtlinge, wie sie können. Ich verstehe nicht, was sie davon haben würden, weil ich mir niemanden vorstellen kann, der ihnen gegenüber als Gruppe toleranter sein wird als besonders eine anglo-protestantische Gesellschaft, aber auch Europäer im Allgemeinen. Hast du irgendwelche Gedanken dazu? Juden haben ein langes Gedächtnis. Sie versuchen ständig, unsere Erinnerung mit Holocaust-Erziehung anzustupsen, weil es ihre Behauptung ist, dass in lebender Erinnerung eine europäische Gesellschaft jeden Einzelnen von ihnen auszurotten und die Welt zu erobern versuchte. Nun gibt es eine Menge Quatsch in Verbindung mit dieser Behauptung, aber viele Juden glauben das eifrig. Sie glauben, dass Europäer fähig sind, sie bis zum letzten Mann auszurotten, wohingegen Juden über sehr lange Zeitabschnitte in sehr herzlichen Beziehungen mit Moslems gelebt haben. Sie haben sich dafür entschieden, ihren Ethnostaat in einem Meer von Moslems zu verlegen, was sehr interessant ist. Sie hätten nach Uganda, Madagaskar oder in den sowjetischen Fernen Osten gehen können, aber sie entschieden sich dafür, in einem Meer von Moslems zu leben. Sie fürchten sich vor Moslems nicht so sehr wie vor uns, und das ist im Grunde der Grund. Daher empfinden sie größere Furcht in homogenen europäischen Gesellschaften als in einem Meer von Moslems in Israel. Das ist faszinierend. Das ist vielleicht nicht rational, aber so fühlen sie. Juden fördern Multikulturalismus, weil sie eine Außenseitergruppe sind. Daher wollen sie nicht, dass du von dir als einer christlichen Gesellschaft angehörig denkst, weil sie keine Christen sind. Sie wollen nicht in einer ethnisch definierten Gesellschaft leben, weil sie eine andere ethnische Gruppe sind. Daher haben sie unermüdlich daran gearbeitet, die Grenzen nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern jeder europäischen Gesellschaft für nicht-weiße Einwanderung zu öffnen. Warum? Weil ihre Macht wächst, sowie die europäische Mehrheit verdünnt wird. So einfach ist es. Nun sagen viele Leute, aber diese Moslems schlagen jüdische Schuljungen zusammen, sie sind gefährliche Leute. Ja, das ist wahr. Aber jeden Tag betreibt Israel eine Politik, von der sie wissen, dass sie Terror gegen Juden verursachen wird. Jeden Tag tun sie das. Sie wissen, dass eine gewisse Zahl von Juden wegen der Politik, die sie in Kraft setzen, sterben wird. Aber sie sind bereit, das zu akzeptieren. Sie sind bereit, das innerhalb der Grenzen ihres eigenen Staates zu akzeptieren. Daher sind sie sicherlich bereit, es in Frankreich zu akzeptieren. Sie sind sicherlich bereit, es in den Vereinigten Staaten zu akzeptieren. Denn sie denken, dass es sich in der Bilanz zum größeren Wohl für ihre Gemeinschaft auswirken wird und sie sind bereit, ein paar Verluste zu akzeptieren. So einfach ist es. Daryl: Genauso wie in jedem Land, wenn ein Präsident Unterstützung braucht, er einen Krieg anfängt. Als die jüdische Emanzipation in Europa stattfand, fürchteten sich viele der konservativen Rabbis und der Leute, die der Gemeinschaft wirklich verbunden waren, mehr vor Assimilation als vor Ausrottung oder Gewalt. Ein gewisses Maß an Konflikt zu erzeugen, festigt die Grenzen und die Membranen zwischen Völkern. Das ist wahr, das ist sehr wahr. Und Assimilation ist eine große Bedrohung für Juden. Alle Eigenschaften sind entlang von Glockenkurven verteilt. Und dazu gehören genetische Eigenschaften wie Ethnozentrismus. Wie andere Menschen, die vorwiegend nahöstlich sind, sind Juden als Volksgruppe ethnozentrischer als Europäer. Dies ist einfach eine Tatsache der Realität. Es ist biologisch eindeutig. Aber diese Eigenschaften sind auf Glockenkurven verteilt und die weniger ethnozentrischen Juden werden hinausheiraten. Ich habe eine Anzahl von ihnen gekannt. Ich habe jüdische Freunde gehabt. Im Laufe der Jahre habe ich sie weniger werden lassen und manche davon sind gestorben. Ich habe nicht versucht, neue jüdische Freundschaften zu schließen, denn so wie ich mir des jüdischen Problems zunehmend bewusst wurde, wollte ich diese klebrigen, doppelten Loyalitäten einfach nicht mehr in meinem eigenen Leben haben. Eine dieser Freundinnen gab mir tatsächlich die Erlaubnis, viele dieser Gedanken zu denken. Tatsächlich stiftete sie mich dazu an. Sie hatte ein sehr interessantes Leben. Sie war eine Waise. Sie hatte jeden Grund zu glauben, dass ihre Eltern im Holocaust getötet wurden. Sie wurde als Katholikin erzogen und sie entdeckte erst als Teenager, dass sie Jüdin war. Diese jüdische Familie tauchte auf und sagte, sie sei ein Teil der Familie. Sie nahmen sie aus dem katholischen Waisenhaus, wo sie aufgezogen wurde. Sie wollte eine Nonne werden, wenn sie erwachsen war. Sie sagten ihr, sie sei eine Jüdin und versuchten sie zu einer Jüdin zu machen. Sie sagte mir, in einen Juden verwandelt zu werden, bedeutet im Grunde, in einen Misanthropen verwandelt zu werden, der den Rest der Menschheit hasste, die ganze Zeit im Haus blieb und nicht hinausging, um zu spielen. als sie keine Neigung hatte, das zu tun, begannen sie sie tatsächlich die kleine Deutsche zu nennen. Und nach einer Weile brachten sie sie zurück ins Waisenhaus und luden sie dort ab. Das ist eine wirklich faszinierende Geschichte. Aber sie war eine dieser Juden mit niedrigem Ethnozentrismus. Sie heiratete schließlich hinaus. Sie heiratete einen Weißen. Sie hatten Kinder und sie sagte ihren Kindern nicht einmal etwas von ihrer jüdischen Abstammung, bis sie alle erwachsen waren. Das ist ein Beispiel für die Art von Leuten, die hinausheiraten. Man kann dagegen nur wirklich Barrieren haben, wenn es in einer Gesellschaft sehr viel Polarisierung zwischen Juden und Nichtjuden gibt. Also ja, die jüdische Gemeinschaft braucht Antisemitismus, um ihre Grenzen zu festigen. Deshalb suchen sie ständig mit einem Vergrößerungsglas und mit Pinzetten danach. Ich liebe Yoav Shamirs Dokumentation Defamation, wo er in die Büros der Anti-Defamation League in New York geht, wo sie antisemitische Horrorgeschichten sammeln, vielleicht 60 oder 80 pro Tag. Zum Glück ist die große Mehrheit ziemlich trivial. Leute, die anrufen und sich beklagen, dass sie zu jüdischen Feiertagen nicht freinehmen durften. Das ist Antisemitismus. Diese Leute fühlen sich nicht privilegiert genug. Sie sind objektiv die privilegierteste Gruppe in Amerika, aber nach ihrer eigenen Ansicht nicht privilegiert genug. Daher haben sie eine Organisation, die hunderte Millionen Dollar pro Jahr hat, wo sie ihre Arbeitgeber verpetzen können, weil sie ihnen nicht noch mehr Sonderbehandlung geben, als sie bereits bekommen. Das ist Antisemitismus, aber sie brauchen das. Sie brauchen dieses Bewusstsein, um ihre Grenzen zu festigen. Und doch entscheiden sich viele Juden dafür, hinauszuheiraten und aufzuhören, jüdisch zu sein. Man kann es ihnen nicht verübeln. Viele von ihnen wollen sich einfach der menschlichen Rasse anschließen, statt Misanthropen zu sein, wie es ihre Religion fordert. Daher brauchen Juden Antisemitismus, um als separate Gruppe zu überleben. Doch gleichzeitig haben sie diese seltsame, reflexhafte Gewohnheit, sich die Köpfe zu zerbrechen, um herauszufinden, wo der Antisemitismus herkommt. Ich erinnere mich, dass Nathan Sharansky ein Buch schrieb, das ausgerechnet George W. Bush lobte. Es ist vielleicht das zweite Buch gewesen, das er jemals nach dem Kinderbuch an 9/11 las. Ich habe ein paar Auszüge daraus gelesen und brüllte vor Lachen, weil er sagt, dass der Antisemitismus die rätselhafteste Sache ist. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Es gibt ihn in buddhistischen Gesellschaften und in christlichen Gesellschaften. Es gibt ihn in muslimischen Gesellschaften. Es gab ihn in jedem Stadium der Geschichte, unter dem Kapitalismus, dem Sozialismus und dem Kommunismus. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Aber warte mal, es gibt eines, das alle diese Gesellschaften gemeinsam haben. Und das sind Juden. Israel Schaak sagte, die Ghettos wurden hochgezogen, weil sie in den Köpfen der Juden existierten. Sie waren bloß eine Externalisierung der jüdischen Mentalität, ihrer eigenen Separatheit und ihres eigenen Beharrens darauf, separat zu sein. Ihre Speisegesetze, ihre doppelten Ethikcodes, all diese Dinge sind dazu bestimmt, ihr Gefühl der Separatheit und Besonderheit als Volk zu bewahren. Aber diese Separatheit und die Tendenz, auf andere Menschen als nicht wirklich menschlich herabzuschauen, produziert unvermeidlich eine Gegenreaktion. Und wir nennen das Antisemitismus. Juden sind sich ihrer eigenen Jüdischkeit bewusst. Wenn Nichtjuden sich der Jüdischkeit bewusst werden, nimmt es oft die Form von Antisemitismus an. Daryl. Im Jahr 1903 oder 1904 sagte Theodor Herzl, der Vater des modernen politischen Zionismus, vor einem britischen Regierungsausschuss für Einwanderung aus. Einer der Leute fragte ihn, was seine Definition einer Nation war. Ich kann mich nicht an das genaue Zitat erinnern, aber er sagte etwas in dem Sinn, dass sie eine erkennbare Gruppe mit gemeinsamem Zusammenhalt ist, die durch einen gemeinsamen Feind geeint ist. Und er fragte ihn, was ist also der gemeinsame Feind? Und er sagte, für den Juden ist es der Antisemit. Als ich das las, dachte ich bei mir, Wenn dein soziales Identitätsgefühl völlig mit der Anwesenheit dieses Feindes verknüpft ist, dieses unversöhnlichen, universalen Feindes, dann ist die Frage, die offenkundig auftaucht, was passiert mit dir, wenn es keinen Antisemitismus mehr gibt? Und die Antwort lautet, dass das niemals passieren darf. Greg: Sie können nicht zulassen, dass das passiert. Daher zaubern Sie den Antisemiten herbei. Es ist eine notwendige Stütze Ihrer Identität. Wenn Sie keine Realen herbeibeschwören können, dann beschwören Sie Vorgetäuschte. Was der Grund dafür ist, dass so viele antijüdische Vandalenakte sich als von Juden begangene vorgetäuschte Hassverbrechen herausstellten. Tatsächlich sind sie reale Hassverbrechen gegen Nichtjuden.